Isabel, du weißt, wie groß unser Haus ist. Viele Zimmer stehen leer und vielleicht möchtest du... Julie hätte ihre Mutter sicher gerne um sich. Meinst du? Sie hat in letzter Zeit oft nach dir gefragt. Wirklich? Sie würde sich bestimmt freuen. Und du? Ich? Ich würde mich auch freuen. Der Lauf der Zeit macht vieles klarer. Das, was geschehen ist, scheint mir heute so gering. Wir werden schwach und angriffbar. Doch was tun die Menschen auf der Welt, wenn viel Zeit verging? Vergeben. Vergessen. Einmal halt jeder Schmerz. Und zurück bleibt eine Narbe und ein demutsvolles Herz. Also? Was sagst du? Ich weiß nicht. Du kannst es dir ja noch überlegen. Nun sag schon ja. Na komm, du hast es dir verdient. Auf deine alten Tage. Das glaubt ihr wirklich, ja? Natürlich. Du brauchst ein Zuhause. Hier ist mein Zuhause. Das war einmal, Isabel. Geh dahin, wo du wirklich hingehörst. Und natürlich bist du uns hier trotzdem immer willkommen. So wie keine andere. Willst du ein gefährliches Pflaster sehen? Willst du Beine wie Alabaster sehen? Willst du Liebe, Lüge und Laster sehen? Lüge und Laster sehen? Nula Husch will den Namen einmal hörte dir. Vergiss den Eiffelturm und pfeif auf Sachen. Unsere Sehenswürdigkeiten gehen.